Hardcore Entertainment. Aha, yeah, scheiß auf uns, Alter. Ah. Hollywoods Finest, Hardcore Entertainment. Let's go! Ich sorg für Gewalt, supporte Porto, fahr meine Pornos mit Leichen besorgt in mein Album, denn ich fick alles wie Bordsteinschwalben. Bitch, was los? Ich bin Hitlers Sohn. Guck's nicht gerne in den Spiegel, so wie Tic-Tac-Toe. Ich geb keinen Fick auf dein komisch gestaltetes Modedesign, du Vogel, ich zeig dir lieber etwas übertrunken Gewalt. Ich zerstampfe wie nix, so Asylanten wie dich. Du Hampel, mein Krieg stand im Ende, die flache Hand ins Gesicht an und für sich ist mein Handeln, dass ich Hass und Leid. Ich bring Kinder zum Stein, so wie Ass-Five. Ich geb keinen Fick auf die Szene, doch bewerf dein Co und zieh du nicht mit Bierkrügen. Nimm Klavierflügel! Ich bin sowas wie ein Rap-Roboter und misshandel Rapper auf der Bühne mit Elektroschockern. Du siehst aus nach Karneval, doch hältst dich für den Latin-Lover. Deine Mutter kann man mieten, wie Rente Pocher. Vor mir kriegt ihr keinen. Habt ihr Bock oder seid ihr alle da? Ist mir doch scheißegal, wir sind nicht beim Karneval. Das ist Hardcore Entertainment, Hollywood's Finest. Und die deutsche Rap-Szene sitzt voll in der Scheiße. Vor mir kriegt ihr keinen. Habt ihr Bock oder seid ihr alle da? Ist mir doch scheißegal, wir sind nicht beim Karneval. Das ist Hardcore Entertainment, Hollywood's Finest. Und die deutsche Rap-Szene sitzt voll in der Scheiße. Ich bin Schizophren, wie ich geb dir ne Freakshow wie Steve vor und deiner behinderten Mutter einen lieblosen Deepthrow. Du kriegst keine Bitch ab und bedient sich auf dem Friedhof. Ich fick deine Schwester und hinterlass dir einen Stiefsohn. Hardcore Entertainment, ich komm mit Schlagschock oder Basie und deine Freundin macht fast alles auf Acardi oder Baileys. Und du machst auf hart wie die US Army, doch gehst in schwulen Bars oder auf Natursektpartys. Ich bin cool, doch hart wie Charles Bronson und Starkhounds. Du bist hart von Rap und Family, gehst ab auf Schänze und Analsonden. Ich hab Sex statt Liebe, Exes, Liebe, Fessel, spiele du Rap-Stuck, wie und der steht dabei für extra deep. Ich geb keinen Fick auf Rap und dir den Kiss auf Death Kids. Ich bin wie Casper, steh nicht dicht und hab nen dicken Sack. Und bin bald bekannt wie Nicolas Cage. Schicke ne Brains, bitte auf Tapes und ficke Bitches mit AIDS.